Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Ich freue mich wieder sehr, euch bei dieser Sendung begrüßen zu können. Bei mir ist wie immer meine Ehefrau und meine Partnerin Alexa. Hallo allerseits. Und Alexander, jetzt am Mikro, ist ja gemeinhin bekannt. Heute in der Einleitung wollen wir zunächst wieder ein, zwei Worte über unsere Internetseite und das Forum verlieren, wie wir das ja in der Regel immer machen. Wir haben neue Einträge im Forum vorgenommen. Einmal im Off-Topic-Bereich habe ich so ein paar Sachen eingestellt. Unter anderem eine Störung im Raum Zeitkontinuum oder eine neue Form des Déjà-vus. Guckt es euch mal an, sind ein paar Bilder. Sehr nett, ist kein Fake, ist in der Tat Realität. Sind Fotos, die ich selber geschossen habe. Weiterer Aspekt, Mathekurs der Universität Bochum, wo es also die angeblichen Selbstmorde nach einer sehr schweren Mathe-Klausur gegeben haben soll. Da sind wir immer noch auf der Suche nach Belegen dafür, dass die Geschichte wahr ist. Vielleicht hat der ein oder andere von euch da was gehört. Wie gesagt, da fordern wir euch auf, wenn ihr was wisst, euch dazu zu äußern. Und ganz grundsätzlich gucke ich ja häufiger ins Forum rein und sehe auch, dass Gäste online sind und jeder Gast, der online geht, ohne sich zu registrieren, das finde ich immer schade. Also ich finde es gut, wenn ihr euch registrieren würdet und vielleicht eine kurze Message da lasst. Ich werde vielleicht nochmal bei Sonstiges noch so einen kurzen Vorstellungs-Thread mal aufmachen, sodass man sich vielleicht auch noch kurz vorstellen kann, weil ich finde das schön, wenn wir irgendwie so eine Diskussion hinbekämen oder einen Austausch über das Forum. Sage ich in jedem Podcast, meine ich auch so. Wenn es euch nervt, schreibt ins Forum ein, dass es euch nervt. Alexa hat im Bereich Skeptisches auch nochmal was gepostet. Alexa, vielleicht sagst du da auch noch ein paar Worte zu. Ja, ich habe beschlossen, in dem Bereich ab und zu mal Themen zu posten, die mich besonders interessieren und zu denen ich mich selbst so in meiner Freizeit mal informiere. Diesmal habe ich ein paar Sätze zum Voynich-Manuskript geschrieben. Das ist ein verschlüsselter Text mit Pflanzendarstellungen aus der Zeit vermutlich zwischen 1450 und 1520. Wenn dann die Forscher tatsächlich mit der Datierung recht haben und das Ganze kein Scherz ist. Wer Lust hat, sich dazu informieren, kann es dann in diesem Post tun. Da sind auch zwei Links hinterlegt, zu denen man sich dann begeben kann. Und da findet man dann mehr Informationen. Ja, und das Voynich-Manuskript ist, glaube ich, so spannend, dass wir da auch irgendwann mal zumindest einen Schwerpunkt drüber machen oder es vielleicht ja, auch nochmal genau. Eine Einleitung ausführlicher vorstellen. Aber da könnt ihr schon mal einlesen und wisst unter Umständen, worüber wir reden. Also das versuchen wir immer zu füllen. Und wie gesagt, wir finden es schön, wenn ihr da auch mal das ein oder andere reinpostet. Aber gut, das wird irgendwann passieren, wenn wir vielleicht noch ein bisschen bekannter sind. Im Moment stehen wir ja noch am Anfang. Kurze Sache, wir kommen aus Münster und es ist jetzt gerade dabei, sich anzudeuten, dass Münster etwas produziert hat, was wohl bekannt werden wird während der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben in der letzten Ausgabe ja schon die Vuvuzela und ein bisschen später auch Lena Meyer-Landrut drin gehabt und offensichtlich sind wir nicht die einzigen Münsteraner, die thematisch die beiden Sachen zusammengepackt hat. Es gibt jetzt eine Münsteraner-Kombo, die sich Uwe Lena nennt und die haben ein Land, sage ich schon, ein Lied geschrieben namens Schland o Schland auf den Song Satellite von Lena und das wird ganz offensichtlich der WM-Hit werden. Fand ich ganz amüsant, dass es also auch noch mehrere Leute gab, die irgendwie WM und Lena irgendwie dann doch an den Topf werfen. Und wenn die das machen, dürfen wir das in unserem kleinen Podcast hier natürlich auch machen. Als weiteres kurzes Thema in der Einleitung würde ich gerne eine Person vorstellen heute. Das ist so eine Sache, wo ich gedacht habe, das könnte man mal gut machen. Und zwar handelt es sich da um James Randi. James Randi würde ich einfach jetzt ganz kurz noch vorstellen wollen, weil James Randi ein ganz prominentes Mitglied der Skeptics Society ist. Er ist 1928 in Toronto in Kanada geboren worden und war in den 50er Jahren als Zauberkünstler, The Amazing Randi, bekannt in den Vereinigten Staaten und ist bekannt geworden, weil er Uri Geller kritisiert hat und Uri Geller als Scharlatan bezeichnet hat. Für die Jüngeren unter euch, Uri Geller war jemand, der Löffel mit seinen Gedanken biegen konnte, der stehende Uhren wieder zum Laufen gebracht hat. Also ich weiß gar nicht mehr, da war ich natürlich auch schon kleiner, meine Sendung, ich weiß nicht mehr, ob es Wetten, dass war oder eine Sendung mit Blacky Fuchsberger. wo Uri Geller also über das Fernsehen stillstehende Uhren wieder zum Laufen bringen wollte. Daran kann ich mich noch relativ lebhaft erinnern, muss irgendwann so in den 80er Jahren mal gewesen sein. Und den hat James Randi kritisiert und das dafür bekannt geworden. Das war offensichtlich auch gerade in Amerika so eine gewisse mediale Schlacht, die da stattgefunden hat zwischen den beiden. Heute ist James Randi bekannt für seine James Randi Educational Foundation. Das ist eine Stiftung, die er gegründet hat, die sich also mit ja, dem Skeptizismus letztendlich auch beschäftigt. Und das Besondere, was ich jetzt kurz noch in der Einleitung mal nennen möchte, weil ich das eine ganz spannende Geschichte finde, ist die One Million Dollar Paranormal Challenge. Also die 1 Million Dollar Herausforderung, so wird es bei uns, glaube ich, in Deutschland genannt. Und da geht es darum, dass James Randi den Personen, die einen Beweis für paranormale, übersinnliche oder okkulte Fähigkeiten liefern, 1 Million Dollar bietet, wenn sie ihm dies beweisen. Also das Geld ist tatsächlich hinterlegt, wird auch immer, gibt es immer einen aktuellen Beleg einer Bank über das Konto. Und die Besonderheit ist, dass nicht James Randi den Test vorgibt, den die Personen machen müssen, sondern die Personen bestimmt selber aufgrund ihrer Fähigkeiten, wie diese Fähigkeiten getestet werden sollen. Und ja, das ist ganz spannend. Die Tests laufen immer vor Ort in den jeweiligen skeptischen Vereinigungen oder auch Dependancen, die James Randi Foundation hat, der Educational Foundation. Und das Interessante dabei ist, dass diesen Vortest, der ja selber definiert werden kann, bisher niemand bestanden hat. Also es ist noch niemand letztendlich zur James Randi vorgedrungen, der dann beweisen konnte, dass er übersinnliche Fähigkeiten hat. Und das finde ich schon spannend. Also wenn ich mir 1 Million Dollar ja, einheimsen könnte, dann würde ich natürlich alles dran setzen, das zu tun. Ich habe leider keine übersinnlichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, Alexa, vielleicht hast du irgendwelche versteckten übersinnlichen Fähigkeiten. I'm not psychic. Ja, das ist ganz spannend. Also wenn man dann, wie hieß diese Sendung auf ProSieben, wo sie da The irgendwelche. next Uri Geller. Ach ja, so Next Uri Geller, da haben wir ihn ja wieder. Also das wären alles eigentlich theoretisch Kandidaten, die an der One-Million-Dollar-Challenge mal teilnehmen könnten. Aber machen die nicht, werden wohl ihre Gründe haben. Das einfach nur mal kurz am Rande vorgestellt. Wer sich für James Randi und seine Fähigkeiten interessiert, poste ich auch noch mal ganz kurz einen Link. Der ist bei Wikipedia geführt mit einer relativ ausführlichen Seite und werde auch noch mal einen Link zur James Randi Educational Foundation setzen. In der letzten Ausgabe haben wir ja gesagt, dass wir nicht so viel über die Fußball-WM sprechen wollen, für diejenigen, die Fußball nicht interessiert. Aber wir haben gerade das ja schon gebrochen. Und Alexa, in der Story der Woche geht es, glaube ich, auch durchaus um die Fußball-WM, ne? Ja, es ist eine Mischung aus einer tierischen Geschichte und einer WM-Geschichte. Dann würde ich doch sagen, without further ado kommen wir jetzt zur Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche dreht sich darum, dass durch die Fußball-WM in Südafrika gleich mehrere Geierarten vom Aussterben bedroht sind. Das klingt verrückt, aber es rührt anscheinend daher, dass man dort die getrockneten und gemahlenen Hirne der Geier in Zigaretten raucht und sich davon verspricht, Visionen der Zukunft zu haben. Das kann angewendet werden für Glücksspiel, das kann aber auch angewendet werden, um die Ergebnisse von Fußballspielen im Voraus zu erfahren. Machen die das nur für Glücksspiel oder so ganz grundsätzlich, um Visionen der Zukunft zu haben? Das wird in der Regel für Glücksspiel angewendet, das geht aber auch ganz allgemein für Visionen der Zukunft. Völlig verrückt. Naja, wir werden nachher auflösen, ob Alexa uns da eine moderne Sage erzählt hat oder ob es sich da um eine wahre Geschichte rund um die Fußball-WM handelt. Und wenn wir schon tierisch unterwegs sind, würde ich sagen, ist das die perfekte Überleitung, um zu unserem Thema der Woche zu kommen. Denn im Thema der Woche soll es heute um das Thema Kryptozoologie gehen. Und Alexa, du wirst gleich mal, glaube ich, am Anfang erstmal erklären, was Kryptozoologie ist. Den Aber Be Begriff sollte man erklären, ja. genau, also kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Kryptozoologie soll das Thema der Woche sein und da wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, was genau ist denn Kryptozoologie Und Alexa, da hast du, glaube ich, eine schöne Definition parat. Und dann würde ich doch mal sagen, klär uns doch mal auf, was ist Kryptozoologie? Ja, Kryptozoologie kommt aus dem Griechischen und bedeutet die Lehre von den versteckten Tieren. Der Begriff wurde in den 50er Jahren von dem belgischen Zoologen Bernard Heuvelmans geprägt. Und generell ist das die Forschung, die Großtiere entdecken möchte, die bisher von der Wissenschaft, also von der eigentlichen Zoologie, noch nicht entdeckt und belegt worden sind. Also das heißt, um das mal zusammenzufassen, was haben wir da? Den Yeti, das Ungeheuer von... klassischen Monster, ja, genau. Das Ungeheuer von Loch Ness, also Nessie, den Bigfoot in Amerika und ich glaube in Mexiko oder so gibt es noch so den Chupacabra oder so. Genau. Irgend so ein Viech, was Ziegen und Kühe umbringt und dann deren Blut trinkt oder so, ne? Ja, also vor allen Dingen vom Yeti und vom Bigfoot haben wir alle sicherlich schon mal gehört. Der Yeti ist laut Kryptozoologen ein Oberbegriff für mehrere unterschiedliche Wesen. Der Bigfoot, der sozusagen der Hominide des nordamerikanischen Kontinents, ist durch zahlreiche Sichtungen und angebliche Fußabdrücke auch schon in der Weltöffentlichkeit aufgetaucht. Und das Besondere an der Kryptozoologie ist, dass eben die Forschung und der Beweis dieser angeblichen Großtiere fast ausschließlich aus Augenzeugenberichten besteht oder irgendwelchen Fußabdrücken, die man gefunden haben möchte. Also wirklich auf sehr vagen Indizien beruht. Und das ist eben auch der Grund, warum die Zoologie und überhaupt die wissenschaftliche Welt der Kryptozoologie ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Also die Kryptozoologie kämpft bis dato immer noch darum, anerkannte Wissenschaft zu werden. Aber solange die Methoden des Erkenntnisgewinns nicht auf der wissenschaftlichen Methodik beruhen, stehen da die Chancen eher schlecht. Ja, das ist ja auch im Prinzip widersprüchlich. Ja, wir haben in der Vorbereitung auf die Sendung, in der Recherche darüber auch diskutiert. Also meiner Ansicht nach ist ja Kryptozoologie, nehmen wir mal den Bigfoot jetzt, ist ja die Beschäftigung mit dem Bigfoot erstmal ein zoologisches Thema. Also man möchte ein Tier nachweisen. So. Im Prinzip ja. Und wenn sie den dann gefunden haben und er als regulärer Bestandteil der Fauna dann bewiesen ist sozusagen, dann würde der Bigfoot ja ganz klar in den Bereich der Zoologie fallen und da vielleicht in der Untersuchung der Menschenaffen oder wenn er dann ein Bär ist, je nach Klassifizierung, die Bärenforscher, wie auch immer da der Fachbegriff dann ist. Also insofern kann ich das schon verstehen, dass die Zoologen sagen, dass Kryptozoologie eben keine Wissenschaft ist. Also ich kann das nachvollziehen. Also wir dürfen uns nichts vormachen. Es gibt natürlich immer noch Großtiere, selbst Großtiere, die vor nicht allzu langer Zeit erst wirklich entdeckt und belegt worden sind von der Zoologie. Wenn man da zum Beispiel mal den Quastenflosser nimmt, von dem man eigentlich dachte, dass er vor 65 Millionen Jahren ausgestorben ist, der ist inzwischen wieder durch viele Spezies oder durch viele Spuren, die man gefunden hat, belegt. Den gibt es also wirklich tatsächlich noch. Und das wird von den Kryptozoologen immer so als Beweis angeführt, dass man durchaus auch im 20. Jahrhundert noch neue Tiere entdeckt und neue Arten entdeckt. Das hat aber mit der eigentlichen Kryptozoologie, finde ich, nicht wirklich etwas zu tun, weil die Kryptozoologie doch immer eher beweisen möchte, dass es Wesen gibt, die vorher nur in Legenden und Sagen vorkamen. Also unsere klassischen Monster wie irgendwelche Nixen, Mottenmänner oder eben Yetis oder wie auch immer. Ja. Oder das Ungeheuer von Loch Ness. Das ist doch schon ein ganz anderes Kaliber. Ja, und das, also der Quastenflosser, auf der einen Seite holen ihn immer die Kryptozoologen natürlich aus der Tasche und sagen, ja, hier ist ein Tier, da habt ihr geglaubt, das lebt gar nicht mehr. Und dem entgegen muss man ja stellen, also wir betrachten natürlich die Kryptozoologie als Skeptiker auch mit großer Vorsicht, aber grundsätzlich sagen wir ja nicht, dass es den Yeti nicht gibt, ne? Das ist wieder so ein klassischer Beweis oder Bigfoot, sondern wir sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass es ihn gibt. Also das ist ja der feine Unterschied. Also wenn morgen einer einen toten Bigfoot in Nordamerika findet, bin ich total begeistert und finde das ganz klasse, dass es den dann doch gibt. Im Moment sage ich aber, es gibt keinerlei wissenschaftlichen Beweis, der gut genug ist zu beweisen, dass es den Bigfoot gibt. Aber das ist ja nur die eine Schiene. Also der Quastenflosser eignet sich ja aus einem anderen Grund auch noch ganz gut. Der Quastenflosser ist nämlich auch eines der Geschöpfe, was von den Kreationisten oder den Anhängern des Intelligent Designs auch immer gern aus der Kiste genommen wird, weil die sagen, ihr habt gesagt, dass dieser Fisch ausgestorben ist und jede Versteinerung, die gefunden ist, ist also 409 Millionen Jahre alt maximal. Das sind die ältesten Funde des Quastenflossers. Und in Wirklichkeit lebt er doch. Also dann sind ja die Sachen, die ihr gefunden habt, gar nicht so alt, sondern vielleicht 1000 Jahre alt oder so. Und das ist nämlich auch so eine Schwierigkeit dabei, gerade bei dem Quastenflosser, wo sich die Gemüter auf verschiedenen Ebenen sozusagen erhitzen. Und es ist einfach für denjenigen, der das wissenschaftlich betreibt, ein Lebewesen, was einfach unglaublich lange sehr unverändert von der Evolution Weiterbestand hatte, das Lebewesen. Das zeigt einfach nur, dass er in seinen Lebensraum gut angepasst ist. Zumal ja auch die Leute, also ich glaube 1937 oder 38 ist er ja gefunden worden, der Quastenflosser, die Leute, die in seinem direkten Umfeld gelebt haben, als Einheimische, die hat das ja gar nicht verwundert, weil die wussten ja, dass es den Fisch gibt. Also für den war das ja gar nicht, für die Personen war das ja überhaupt nicht von Verwunderung im Indischen Ozean oder in der südafrikanischen Küste dieses Tier zu finden. Die haben den jeden Tag mehr oder weniger übertrieben gesagt gesehen und waren dann ganz erstaunt, dass irgendwelche weißen Forscher kommen und gesagt haben, um Gottes Willen, was ist das denn? Also ich finde, man muss da wirklich ganz deutlich unterscheiden zwischen tatsächlichen neu entdeckten Arten und da möchte ich wirklich nicht abstreiten, dass es die nicht auch sogar weiterhin gibt und irgendwelchen Legenden und Berichten, die doch wirklich sehr vage sind. Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass man eigentlich diese Augenzeugenberichte und das ist eben auch ein Vorwurf, der Kryptozoologie gemacht wird, sowohl wahrnehmungspsychologisch als auch kulturwissenschaftlich auswerten müsste, bevor man sie eben als Beweis für die Existenz von solchen Wesen hernimmt. Das heißt also, man muss da wirklich eine gezielte Quellenkritik auch betreiben und das tut die Kryptozoologie in der Regel nicht. Genau, es wird zu wenig hinterfragt. Also es hat bei den Skeptics aus Amerika, im Skeptics Guide to the Universe, mal eine Sendung gegeben, die müsste aus dem Jahr 2006 oder 2007 gewesen sein, wo sie mal den Betreiber einer Bigfoot-Internetseite befragt haben. Und der war jemand, der von sich selber behauptet hat, ich glaube daran, dass es Bigfoot gibt. Also das hat er schon so auch formuliert, was ja dann eher nicht wissenschaftlich ist. Und hat sich dann aber durchaus auf die Gedankenspiele der Skeptiker dann eingelassen, die gesagt haben, was für einen Beweis müsste denn kommen oder was könntet ihr uns liefern, um uns auch zu überzeugen, dass es den Yeti, den Bigfoot gibt. Und es ist ja so, also wenn man da mal davon ausgeht, dass jetzt Bigfoot ein großer Menschenaffe ist, dann muss es ja eine gewisse Anzahl von Tieren geben, um eine Population sicherzustellen. Also man muss 500 bis 1000 Tiere, sag ich mal, haben, damit der Fortbestand gewährleistet ist. Es reicht ja nicht, wenn ein Tier durch die Gegend läuft und dann stirbt das und dann ist Bigfoot ausgestorben, sondern er wird ja jetzt über Jahrzehnte in den Vereinigten Staaten immer wieder gesehen. Und das Problem ist, es gibt kein totes Tier, was vielleicht noch auch erklärbar wäre, weil Tiere natürlich in der freien Natur im Wald relativ schnell auch verwesen. Es gibt Aasfresser, die dafür sorgen, dass nicht so viel überbleibt. Aber trotz allem, es gibt auch keinerlei Fundstücke, sage ich mal, also kein Kieferknochen oder ein Oberschenkelknochen, der so aus der Art schlagen würde, dass ein Zoologe das nicht einordnen kann. Denn wenn man mal schaut, wie weit die Zoologie oder auch die Bestimmung von Hominiden ist heutzutage, da reicht ja durchaus ein Fingerknochen, sage ich mal, oder ein Oberschenkelknochen oder sonst etwas, um relativ schnell und eindeutig die Art zu belegen. Und wenn man jetzt Knochen finden würde, die zu keiner bekannten Art passen würden, dann würde da natürlich sofort Alarm geschlagen werden. Und also das gibt es nicht. Es gibt kein vernünftiges Foto oder keine vernünftige Videoaufnahme. Es gibt immer wieder dieses oft gezeigte Bigfoot-Video. Ja. Da können wir mal gucken, das ist mit Sicherheit auch bei YouTube. Vielleicht laden wir das nochmal im Forum als Link hoch. Also, ne, wo so ein Wesen leicht verschwommen mit so einer Super 8-Kamera gefilmt durch den Wald läuft. Und dann in die Kamera guckt und verschwindet. Ja, genau. Kurz bevor dann das Kostüm runterfällt. Also, es gibt keine Fellfunde. Also, kurz gesagt, es gibt immer noch keinen konkreten Beleg dafür, dass es den Bigfoot gibt, und insofern kommen wir wieder auf den Punkt zurück, wenn es den gäbe, ich hätte da nichts gegen, finde das auch witzig, wenn es den gäbe, aber noch haben wir überhaupt gar keinen Beweis dafür, und die oft zitierten Fußspuren oder sonstigen Dinge sind eben nicht eindeutig genug. Das ist alles Interpretationssache. Genau, also das ist einfach nicht als Beleg dafür, dass es dieses Tier gibt, genügend. Du hast das vorhin gesagt, und bei Wikipedia unter dem Begriff Kryptozoologie, wen es dann interessiert, gibt es auch eine sehr lange Liste von in jüngerer Zeit entdeckten Großtieren. Mhm. Nur darum geht es, also neue Insektenarten, das ist nicht Kryptozoologie, also da wird es wahrscheinlich um Großtiere gehen. Mhm. Ja, wird, ich wollte sagen, sehr, sehr viele Funde auch pro Jahr geben, wo man also neue Insektenarten findet. Ne? Also bei Großtieren ist das schon was anderes. Aber da gibt es eine sehr schöne Liste auch mit Links auf die jeweiligen Tiere. Wer da mal Spaß dran hat, sich das anzuschauen, kann sich das bei Wikipedia ja mal durchschauen. Alexa, du hast noch eine ganz schöne Geschichte aufgetan über einen Dinosaurier oder Plesiosaurier in Neuseeland, ne? Ja, also wir sagten ja vorhin, also wenn man mal ein totes Tier finden würde, dann könnte man ja das als Beweis nehmen dafür, dass eben ein Saurier die Ausrottung überlebt hat oder dass der Bigfoot existiert oder ähnliche Dinge. Aber selbst das ist nicht unbedingt immer der Weisheit letzter Schluss. Und auch das kann wirklich durch wissenschaftliche Untersuchungen ganz klar widerlegt werden. Man hat tatsächlich geglaubt, 1977 bei Neuseeland oder vor der Küste Neuseelands einen Plesiosaurier gefangen zu haben. Das war ein japanisches Fangboot, das eben diesen Kadaver aus dem Wasser gefischt hat. Und wer mal Fotos gesehen hat, vielleicht stellen wir da auch noch Fotos ins Forum, der denkt tatsächlich, dass es sich bei diesem Kadaver um einen Plesiosaurier handelt. Also die Fotos sind schon verblüffend. Man sieht wirklich so einen ganz, ganz langen, schmalen Hals, einen kleinen Kopf, dann einen etwas aufgedunsenen, rundlichen Rumpf und irgendwie so merkwürdige Flossen. Also wer sich mal einen Plesiosaurier angeschaut hat, der wird da tatsächlich Ähnlichkeiten entdecken. Und diese Fotos, die gingen damals und auch noch lange Zeit später um die Welt und haben wirklich die Welt in Erstaunen versetzt, bis man dann tatsächlich durch Gewebeproben und Gewebeuntersuchungen herausgefunden hat, dass es sich wirklich um einen Riesenhai handelt, der halb verwest war und eben in diesem Verwesungsprozess, nämlich halb skelettiert bereits, aussah wie ein Plesiosaurier. Also das hat man Gerüchten zufolge schon relativ schnell rausgefunden, aber veröffentlicht und auch rezipiert worden sind diese Ergebnisse erst sehr viel später. Da war der ganze Hype schon in vollem Gange. Und es hat sich da wirklich großes Erstaunen um die Welt bewegt. Ja, also die Fotos sind wirklich beeindruckend, und ich habe gerade mal nebenbei nach den Fotos gesucht. Da stellen wir mit Sicherheit ein Bild mal ins Forum oder den Link auf ein Bild, und die Erklärung ist dann eben dann wenig spektakulär, obwohl das Foto dann doch sehr, sehr spektakulär aussieht. Die genaue Erklärung, warum das Tier so aussieht, wie es aussieht, wird dann auch bei GWOP dann nochmal gegeben. Alexa, das hattest du, glaube ich, schon gesagt, oder? Genau, der Artikel ist sehr interessant. Also wenn man mal bei der GWOP unter Kryptozoologie schaut, da findet man auch einen Artikel über den Plesiosaurier in Neuseeland. Wenn man sich die Kryptozoologie aber vom kulturwissenschaftlichen Standpunkt her mal anschaut, dann finde ich das eigentlich genauso interessant. Und ich finde, es ist nicht immer das allerschönste Ergebnis, wenn dann tatsächlich mal irgendwie ein Beweis gefunden wird für ein tatsächlich existierendes Tier oder ähnliches. Ich finde eigentlich diese Sagen, Geschichten, Erzählungen, Augenzeugenberichte sehr interessant, und ich finde es genauso interessant, dass auch diese angeblichen Begegnungen mit Monstern oder verborgenen Tieren nicht tot zu kriegen sind. Also wenn man sich mal überlegt, dass die letzten angeblichen Werwolf-Sichtungen, nämlich im Hunsrück, tatsächlich noch sich weit bis ins 20. Jahrhundert hinein bewegen, dann finde ich das schon sehr spannend. Also das ist vielleicht auch ein Versuch der Menschen, unsere allzu verkopfte und erklärte Welt doch noch so ein bisschen mit Geheimnissen zu versehen. Und es ist eigentlich immer schade, wenn dann auch noch das letzte Geheimnis gelüftet wird und die Menschen bauen sich dann eben wieder neue Mythen oder Sagen und neue verborgene Tiere, denen sie dann eben nachspüren können. Ja, also es gibt ja auch dann neben den Werwölfen dann ja auch jetzt in letzter Zeit immer wieder so Sichtungen von Raubkatzen, die überall auftauchen sollen. Und mir kam so der Gedanke bei der Verquickung dieser beiden Aspekte, nämlich zum einen, früher waren es Werwölfe und Vampire und jetzt sind es heute dann irgendwelche entlaufenden Raubkatzen, dass grundsätzlich das, was die Augenzeugen berichten, im Prinzip dasselbe ist. Und in unserer etwas aufgeklärteren Welt heutzutage traut sich dann vielleicht niemand mehr zu sagen, ich habe einen Werwolf gesehen, weil wir vielleicht ein bisschen entmystifiziert sind, vielleicht mehr als das vor 100 oder 200 Jahren war. Und dann wird aber ein schwarzer Panther hervorgeholt, der dann frei herumstreichen soll. Wobei ich da natürlich ganz klar sagen muss, der Problembär vor einiger Zeit in Bayern, daran erinnern wir uns alle, der war ja real. Also den haben ja auch mehrere Leute gesehen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder so Berichte von Panthern, die gesehen werden. Da gibt es in Deutschland eine Geschichte, die man bei Gurp findet im Blog. Aber auch in England gibt es immer wieder Geschichten, wo dann, genau, ganz verbreitet, ne, durch die Grafschaften irgendwo dann plötzlich ein Panther laufen soll. Und das sollte man eben auch mit großer Skepsis betrachten. Ja, Alexa, jetzt haben wir relativ viel über die Kryptozoologie gesprochen. Ich glaube, das Thema könnte man auch noch stundenlang ausufern. Vielleicht machen wir nochmal einen Teil Kryptozoologie 2, den wir mal anhängen. Aber ihr habt, glaube ich, jetzt mal einen Eindruck vom Thema Kryptozoologie bekommen. Und es wird, glaube ich, höchste Zeit, unsere verrückte WM und Südafrika und Geiergeschichte aufzulösen, Alexa. Und ja, ich würde dich gleich bitten, dass du vielleicht die Geschichte mal auflöst. Die Auflösung. Ja, Alexander, klär uns doch mal darüber auf, ob die Geschichte mit den Geiergehirnen eine moderne Sage oder eine wahre Geschichte ist. Ja, um es kurz zu machen, die Geschichte ist wahr. In Südafrika gibt es tatsächlich eine magische Praktik, bei der Geiergehirne getrocknet, gemahlen und dann in Zigaretten geraucht werden, um in die Zukunft sehen zu können. 7 von 9 Geierarten, die in Südafrika heimisch sind, sind aus diesem Grunde schon vom Aussterben bedroht. Ich habe hier gerade einen Artikel vor mir vom 10. Juni 2010, der erschienen ist auf der Seite www.scientificamerican.com und der ganz klar besagt, dass pro Jahr ungefähr 300 Geier getötet werden, nur um diese magische Praktik durchführen zu können, die Teil einer Magie ist, die sich Muti nennt und die dort sehr verbreitet ist. Und dass jetzt natürlich Tierschützer schon darauf aufmerksam geworden sind und dieser ganzen Praktik mit Besorgnis zusehen. Das ist natürlich eine Praktik, die in der Kultur fest verwurzelt ist. Natürlich nicht nur zu Weltmeisterschaftszeiten eingesetzt wird, sondern ganz allgemein, um in die Zukunft sehen zu können. Das kann sich auf Glücksspiel beziehen, aber auch auf andere Gelegenheiten. Und wenn man das näher beleuchtet, würde ich jetzt vermuten, dass es sich da um eine Art Analogmagie handelt. Das heißt also, dass durch den Einsatz eines symbolisch gleichen Mittels versucht wird, ein Ergebnis zu erzielen, nämlich in diesem Fall eine Vision. Dass also der Geier vermutlich steht für ein sehr sehendes Tier durch seine Flugkraft und durch die weiten Strecken, die er zurücklegt zum Beispiel, und dass ihm wahrscheinlich nachgesagt wird, selbst in die Zukunft sehen zu können oder die Zukunft zu kennen. Und durch den Verzehr, kann man schon fast sagen, des Gehirns erhofft man sich dann eben, diese Eigenschaft übernehmen zu können und selbst in die Zukunft sehen zu können. Ja, wir haben die Geschichte so ein bisschen überspitzt natürlich dargestellt, ja. Weil das schön in den Kontext passt, aber grundsätzlich in der Tat eine wahre Geschichte. Muti-Magie, wie hieß, glaube ich, der Begriff, ne? Mhm. Muss man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie die afrikanische Variante der Voodoo-Magie in der karibischen See. Mir kam gerade so der Gedanke, also Alexa ist europäische Ethnologin und ich bin natürlich überhaupt kein Ethnologe, aber ich habe gerade so gedacht, der Geier ist ja auch ein Lebewesen, was so an der Schwelle zum Tod steht, und so die Schwelle zum Tod ist auch immer eine Schwelle, die in die Zukunft, Vergangenheit führt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum in dieser Magieform der Geier gesucht wird. Ist aber nur eine Hypothese, kann ich nicht belegen. Vielleicht gibt es jemanden, der sich da mit den afrikanischen Ritualen besser auskennt, der uns da vielleicht in Kenntnis setzen kann. Aber ganz grundsätzlich sorgt die WM, weil natürlich Afrikaner wie auch Engländer sehr glücksspielverrückt sind, wenn ich das mal so generalisieren darf, dafür, dass vielleicht der ein oder andere Geier mehr getötet wird, weil man vielleicht ein paar Dollar in irgendeinem Glücksspiel gewinnen möchte, wenn man die Zukunft voraussagen kann, also wer zum Beispiel Weltmeister wird. Völlig verrückt, aber wahre Geschichte. Genau. Ja, mit der Note wollen wir es dann heute mal belassen mit Hoaxilla. Am Ende, wie immer, der Aufruf: diskutiert mit uns im Forum, kritisiert uns, gibt uns eine Bewertung, kommt ins Forum, stellt uns Fragen. Wieder der Aufruf, wenn ihr das mögt, nehmt eine Audiodatei auf, schickt uns eure Stimme an info@hoaxilla.de und dann bauen wir das natürlich auch ein. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, spielen wir die auch vor. Ihr schreibt, könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben oder im Forum posten und wir werden darüber berichten. Und ich würde sagen, wie jedes Mal, macht's gut, bis demnächst und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwp.org, urbanlegendsabout.com, snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechlich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.